1. Dies ist ein Psalm, den David verfasst, während er sich auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom befand. 2. Herr, die Anzahl meiner Widersacher hat massiv zugenommen und es gibt mittlerweile zahlreich Menschen, die sich offengegen mich auflehnen. 3. Viel behaupten spottisch über mich, dass ich selbst bei Gott kein Unterstützung oder Rettung mehr zu erwarten hat. 4. Du jedoch, Herr, fungierst als ein schützender Schild am mich herum, du stellst mein Ehre wieder her und gibst mir neuen Mut. 5. Ich rief mit lauter Stimme zum Herrn um Hilfe, woraufhin er mir von seinem heiligen Berg aus ein Antwort zukommen ließ. 6. Obwohl ich in Gefahr war, konnte ich mich ruhig schlafen legen und wieder erwachen, da der Herr mich beständig stützt. 7. Daher empfand ich kein Furcht vor den unzähligen Truppen, die mich von allen Seiten umzingelt haben, mich anzugreifen. 8. Erhieb dich, Herr, und stehe mir bei, denn du hast mein Feinde bereits früher besiegt und die Mark der Gottlosen gebrochen. 9. Die endgültige Rettung liegt allein beim Herrn, weshalb sein Siegen dauerhaft auf seinem gesamten Volk ruhen mag.